in der Esche, da sitzt ein Mann, trotz Alter noch lang nicht gebeugt. Den Stab fest umschlungen, sein Auge voll Gram über das, was die Kunde bezeugt. Seitdem man die Asen hat vergessen, verschüttet der Götter Geschlecht. Niederer Geist empor sich schwang und brachte die geistige Pest. Er hat immer gemacht.